Zu Beginn die Sinfonie Nummer 3 für großes Orchester von Wilhelm Kilmeier mit dem Beinamen Menschenlos. Der Komponist selbst steht am Pult der Münchner Philharmoniker in dieser Aufnahme vom März 1976. Menschenlos, der Titel der dritten Sinfonie für großes Orchester, komponiert von Wilhelm Kilmeier, der in dieser Einspielung vom März 1976 auch am Pult der Münchner Philharmoniker stand. Im Concerto Barbarese hier auf Bayern 2 kommen wir jetzt zu Kammermusik von Harald Genzmer, und zwar zu seinem Quintett für Klarinette und Streichquartett. Wir hören es in einer Aufnahme vom Februar 1999 bei einem Konzert im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz mit Jörg Wittmann, Klarinette und dem Rodin-Quartett. Thank you. Thank you. Applaus im Februar 1999 im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz, Beifall für den Klarinettisten Jörg Wittmann und das Rodin-Quartett, für das Quintett für Klarinette und Streichquartett von Harald Genzmer. Wir erweitern die Besetzung im heutigen Concerto Bavarese wieder für ein Werk von Günter Bialas, und zwar für seine Ländler-Fantasie, gespielt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Colin Davis. Thank you. Thank you. Fall im Auditorium Maximum der Universität Regensburg im Juni 1989. Beifall für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Colin Davis nach der Ländlerfantasie von Günter Bialas. Jan Kuzier ist unser nächster Komponist im heutigen Concerto Bavarese und wir hören sein Concertino für Posaunen, Quartett und Orchester Opus 115. Die drei Sätze werden gespielt vom Sloka Quartett und dem Münchner Kammerorchester mit Hans Stadelmeier am Pult. Thank you. Thank you. Das Sloka-Quartett und das Münchner Kammerorchester unter Hans Stadelmeier im September 1993 in einer Studioproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Concertino für Posaunenquartett und Orchester Opus 115 von Jan Kuzier. Es folgt Musik von und mit Rudi Spring. Wir hören sein Triptychon, ein Trio für Violine, Violoncello und Klavier, Nummer 2, Opus 69, mit den drei Sätzen Zueignung, Riesenrad und Aufbruch. Rudi Spring selbst übernimmt den Klavierpart, Jessica Kuhn spielt Cello und Hanna Weyrich Violine. Thank you.

Triptychon Nummer 2, Opus 69, ein Trio für Violine, Cello und Klavier mit den drei Sätzen Zueignung, Riesenrad und Aufbruch. Komponiert von Rudi Spring, der in dieser Aufnahme von 2014 auch am Klavier saß. Jessica Kuhn spielte Cello, Hanna Weyrich Violine. Gloria Coates ist unsere nächste Komponistin hier auf Bayern 2 im Concerto Bavarese und wir hören ihre Sinfonie Nummer 1, Music on Open Strings. Vier Sätze, gespielt im November 1980 vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Elgar Howarth. Thank you. Music on Open Strings, die Sinfonie Nummer 1 von Gloria Coates. Wir hörten die vier Sätze in einem Mitschnitt vom November 1980 im Herkulessaal der Münchner Residenz. Elga Howarth dirigierte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.